Als nun Job, der Sohn der Zeruja, bemerkte, dass des Königs Herz an Absalom hing, schickte Job nach Tekoa, ließ von dort eine kluge Frau holen und sprach zu ihr, stelle dich doch trauernd und ziehe Trauerkleider an, salbe dich nicht mit Öl und gebärde dich wie eine, die nun schon lange Zeit um einen Verstorbenen trauert. Dann begib dich hinein zum König und rede ihn folgendermaßen an, Job gab ihr sodann die Worte in den Mund. Das Weib aus Tekoa begab sich hinein zum Könige, warf sich huldigend mit dem Angesichte zur Erde nieder und rief, hilf doch, o König, hilf doch. Der König fragte sie, was ist dir? Sie erwiderte, ach ja. Ich bin eine Witfrau und mein Mann ist gestorben. Es besaß aber deine Magd zwei Söhne, die bekamen miteinander Streit auf dem Felde, ohne dass jemand da war, der zwischen ihnen schlichtete, so schlug denn der eine auf seinen Bruder los und tötete ihn. Auf einmal erhob sich das ganze Geschlecht gegen deine Magd und rief, gib den Brudermörder heraus, dass wir ihn umbringen für das Leben seines Bruders, den er erschlagen hat, und den Erben auch ausrotten. So wollen sie die Kohle, die mir noch übrig geblieben ist, auslöschen, um meinem Manne keinen Namen noch Nachkommen auf dem Erdboden zu lassen. Der König erwiderte dem Weibe, geh nach Hause, ich werde deinethalben verfügen. Da entgegnete das Weib aus Tekoa dem Könige, auf mir, mein königlicher Herr, liege die Schuld und auf meiner Familie, der König aber und sein Thron sei rein. Der König erwiderte, den, der das Ansinnen an dich gestellt hat, führe mir vor, er soll dich ferner nicht mehr antasten. Sie warf ein, möchte der König doch an Jahwe, seinen Gott, denken, dass der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte und man meinen Sohn nicht hinwegtilge. Er sprach, so wahr Jahwe lebt, nicht ein Haar deines Sohnes soll zu Boden fallen. Nun sagte das Weib, dürfte doch deine Magd an meinen königlichen Herrn ein Wort richten. Er antwortete, sprich. Das Weib sagte, warum hast du solches gegen das Volk Gottes im Sinn, und indem der König diese Entscheidung fällte, sprach er sich selbst das Urteil, dass der König seinen Verstoßenen nicht zurückruft? Denn sterben müssen wir und sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder zurücknehmen kann, und Gott rafft das Leben dessen nicht hin, der darauf sinnt, einen Verbannten nicht länger von sich verbannt sein zu lassen. Nun denn, dass ich hergekommen bin, um an meinen königlichen Herrn dies Wort zu richten, geschah deshalb, weil die Leute mir Angst machten, da dachte deine Magd, ich will es doch dem Könige vortragen, vielleicht wird der König den Wunsch seiner Sklavin erfüllen. Denn der König wird darauf eingehen, dass er seine Sklavin aus den Händen des Mannes befreie, der danach trachtet, mich und meinen Sohn zugleich aus dem Eigentume Gottes hinwegzutilgen. Daher dachte deine Magd, das Wort meines königlichen Herrn soll mir eine Beruhigung sein, denn mein königlicher Herr gleicht darin dem Engel Gottes, dass er Gutes und Schlimmes anhört, und Jahwe, dein Gott, sei mit dir. Nun hob der König an und sprach zu dem Weibe, verhehle mir nichts in Bezug auf das, was ich dich fragen will. Das Weib erwiderte, mein königlicher Herr wolle nur sprechen. David fragte, ist in diesem ganzen Handel die Hand Joabs bei dir mit im Spiel? Das Weib antwortete, so wahr du lebst, mein königlicher Herr. Es ist nicht möglich, rechts oder links vorüberzukommen an irgendetwas, was mein königlicher Herr gesprochen hat, ja dein Diener Job. Der hat mir den Auftrag gegeben und der hat alle jene Worte deiner Magd in den Mund gelegt. Um der Sache ein anderes Gesicht zu geben, hat dein Diener Job in dieser Weise gehandelt, aber mein Herr kommt an Weisheit dem Engel Gottes gleich, dass er alles weiß, was auf Erden vorgeht. Hierauf sprach der König zu Job, wohlan, ich will dieses Anliegen erfüllen, so gehe denn hin und hole den jungen Mann, Absalom, zurück. Da warf sich Job mit dem Angesichte zur Erde nieder, huldigte und beglückwünschte den König. Und Job rief aus, heute erfährt dein Sklave, dass mein königlicher Herr mir gnädig gesinnt ist, weil der König das Anliegen seines Sklaven erfüllt hat. Hierauf machte sich Job auf den Weg nach Gesur und führte Absalom nach Jerusalem zurück. Der König aber erklärte, er mag sich nach Hause wenden, mir aber soll er nicht unter die Augen treten. Da wandte sich Absalom nach Hause und trat dem Könige nicht unter die Augen. So schön, wie Absalom, war kein Mann in ganz Israel, dass man ihn gleich hoch hätte preisen können, von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Und wenn er sein Haupthaar scheren ließ, so wog sein Haupthaar 200 Sekel nach königlichem Gewicht. Es wurden aber Absalom drei Söhne und eine Tochter, namens Tamar, geboren, diese war ein Weib von schönem Äußeren. So wohnte Absalom in Jerusalem 2 Jahre lang, ohne dem König unter die Augen zu kommen. Dann aber schickte Absalom zu Job, um ihn zum Könige zu senden, aber Job weigerte sich, zu ihm zu kommen. Da schickte er noch ein zweites Mal hin, aber er weigerte sich, zu kommen. Da sagte er zu seinen Knechten, seht, Job hat da ein Feld neben mir und hat Gerste darauf, geht hin und steckt es in Brand. Absalom Knechte steckten das Feld in Brand. Nun machte sich Job auf, ging hin zu Absalom ins Haus und fragte ihn, weshalb haben deine Knechte das Feld, das mir gehört, in Brand gesteckt? Absalom erwiderte Job, ich habe ja nach dir geschickt und dir sagen lassen, komme her, ich möchte dich zum Könige senden mit der Botschaft, wozu bin ich von Gesur heimgekommen? Es wäre mir lieber, ich wäre noch dort, nun aber werde ich dem König unter die Augen treten, liegt eine Schuld auf mir, so mag er mich töten. Nun ging Job zum König hin und meldete es ihm, und er ließ Absalom rufen. Er trat vor den König und warf sich vor dem Könige mit dem Angesichte zur Erde nieder, und der König küsste Absalom.